Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Ja, hallo, herzlich willkommen zum Dicken Engel am 22.05. zum Thema Basisentscheid online. Das ist ausnahmsweise um 19.30 Uhr. Ich begrüße trotzdem schon 39 Leute hier, ganz wunderbar. Und unter anderem den Thomas, den Entropie aus Bayern. Der hat die Anträge zum Basisentscheid und die zugehörigen Entscheidsordnungen gestellt, die auf einem Bundesparteitag mit, ich sage jetzt nichts über die Mehrheit, also so wie man diese Anträge halt annehmen muss, angenommen worden sind. Und jetzt haben wir als Piraten, als erste Partei in Deutschland, die Möglichkeit, online verbindliche Beschlüsse zu fassen, uns in die Satzung geschrieben. Und dazu gibt es jetzt bestimmt irgendwie 100.000 Fragen. Den wird der Thomas sich heute stellen. Und vorher wird er uns aber bestimmt noch ein bisschen was erklären wollen über dieses Verfahren, weil es gibt ja immer wieder viele Leute, die dann überrascht sind, was wir da jetzt eigentlich für eine Waffe in der Hand haben. Hallo Thomas. Ja, hallo, guten Abend. Ich habe mir das so gedacht, dass ich heute versuche, einige häufige Fragen zu sammeln und zu beantworten. Ich schreibe auch gerade an so einem FAQ, also häufige Fragen und Antworten, um das alles festzuhalten, damit die Leute, die jetzt nicht da sind, das auch verfolgen können. Und es soll immer wieder vollständig werden. Und ich möchte euch heute die neuen Möglichkeiten, die wir durch diesen Basisentscheid geschaffen haben, erklären. Auch aufzählen, welche Grenzen gesetzt sind und wie das in ungefähr umgesetzt werden kann. Ich möchte heute aber nicht über große rechtliche Probleme und so diskutieren. Da gibt es verschiedene Ansichten. Ich habe da heute nochmal mit einem Juristen gesprochen, der sieht keine großen Probleme, meinte, hier und da kann man vielleicht das noch genauer fassen, aber grundsätzlich ist das alles umsetzbar. Und ich wollte auch, was ich noch klarstellen wollte, also ich kann jetzt hier nicht sagen, wie das genau abläuft, weil ich nicht diese Entscheidung treffe. Das ist der BUFO, der das umsetzen muss. Und ich werde das zusammen mit einem Team von Freiwilligen, werden wir dem BUFO zuarbeiten. Aber letztendlich können wir nicht die Entscheidung treffen, wie das im Detail abläuft. Also insofern bitte keine solchen Detailfragen, wie das jetzt genau läuft, sondern ich kann nur antworten, wie ich mir das vielleicht vorstellen würde. Und jetzt würde ich mal gleich anfangen, was eigentlich dieser Basisentscheid ist. Der Basisentscheid ist ein Verfahren zu dezentraler Willensbildung. Willensbildung ist also der Weg von der Idee, vom Entwurf einer Position über die Debatte, über die Weiterentwicklung bis hin zur Abstimmung. Das ist also ein wesentlicher Bestandteil von Parteien. Und unser Problem ist ja in der Piratenpartei, das haben viele erkannt, ist, dass der Bundesparteitag nicht mehr mit der Mitgliederzahl skaliert und nicht mehr effizient arbeiten kann. Und dass eben sehr viele Mitglieder auch scheinbar ausgeschlossen sind. Sie können sich das nicht leisten anzureisen oder sie haben nicht die Zeit. Und wir haben uns ins Parteiprogramm geschrieben, dass wir eben Teilhabe fördern. Das heißt, wir wollen auch diese Mitglieder wieder mitbestimmen lassen. Das soll dieser Basisentscheid lösen, dieses Problem. Zweitens soll er auch die Qualität verbessern. Am Bundesparteitag sehen wir, dass wir eben vielleicht nur 2 oder 3 Tage haben. Wir haben aber eine Unmenge an Anträgen, die kaum einer durchgelesen hat, die also auch nicht wirklich vorgefiltert wurden. Und wir haben uns selbst die Einschränkung auferlegt, dass wir diese Anträge auch nicht ändern können. Das heißt, es gibt zu einem Thema vielleicht 1 oder 2 Anträge. Und wenn wir die Anträge nicht annehmen, dann stehen wir ohne etwas da. Das heißt, wir haben uns quasi selbst die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, entweder wir nehmen das jetzt an, egal ob es passt oder nicht, oder wir haben gar nichts in der Hand. Das ist natürlich ein sehr schlechter Zustand. Dazu kommt noch, dass dann diese Anträge kaum diskutiert werden können, weil eben nur sehr wenig Zeit bleibt. Und so werden viele Anträge durchgewunken, bei denen man sich erst im Nachhinein gewahr wird, was da eigentlich alles drin ist und ob man das wirklich noch mittragen will. Der Basisentscheid erlaubt also praktisch auch die Entschleunigung dieser Willensbildung, weil er eine gewisse Regelmäßigkeit einführt und diesen Entscheidungsdruck wegnimmt. Er erlaubt auch konkurrierende Anträge einzubringen, die dann auch viele Leute lesen und debattieren können. so dass man letzten Endes wirklich eine Entscheidung trifft, die einen Großteil der Mitglieder tragen kann. Und zusätzlich ist es auch noch eine Möglichkeit, dass der Bundesvorstand sich die Meinung oder ja die Ansichten der Basis einholen kann. Auch der Bundesvorstand kann organisatorische Anträge einbringen, zum Beispiel wie der nächste Bundesparteitag gestaltet werden soll. Und das haben wir bisher auch in Umfragen gesehen. Das Ergebnis hängt sehr davon ab, wie man die Frage stellt. Da aber auch die Mitglieder jetzt alternative Anträge einstellen können, können sie auch weniger tendenziöse Anträge einstellen und können dadurch praktisch auch ein repräsentativeres Meinungsbild abgeben und damit auch dem Bundesvorstand richtiges Feedback geben. Was ist der Vorteil noch? Es ist auch sehr ähnlich zu dem, was wir im Wahlprogramm fordern, nämlich die direkte Demokratie und die bessere Bürgerbeteiligung. Und dieser Basisentscheid ist sehr stark angelehnt an die Konzepte von Bürgerentscheiden. Also das, was es an sich schon gibt, aber vielleicht noch zu wenig. Damit können wir also quasi das vorleben, was wir im Wahlprogramm fordern. Wir können es intern ausprobieren und wir können auch schauen, wie wir diese Bürger- und Volksentscheide verbessern können. Und als ein Novum haben wir eben auch die Online-Mitbestimmung dabei, weil sie mit weniger Aufwand es erlaubt, viel mehr Leute zu erreichen, sich noch besser auszutauschen und eben auch diese regelmäßigen Abstimmungen durchzuführen. Und in der Piratenpartei ist eben die Besonderheit, dass man nicht einen Vorstand hat, der gegen den man kämpfen muss, sondern eigentlich geschieht die ganze Willensbildung von unten heraus, also von der Basis. Dementsprechend wurde dieses Verfahren auch Basisentscheid genannt. Die wesentlichen Vorteile gegenüber anderen Parteien sind, dass es eben viel einfacher ist, Unterstützer für Anträge zu sammeln. Bei anderen Parteien oder generell ist es bei Parteien so, dass ein Großteil der Mitglieder eher inaktiv sind. Also nur wenige Prozent bis zu 10% sind in der Regel aktive Mitglieder, die sich beteiligen, die zu Parteitagen gehen und sich für die Willensbildung interessieren. Bisher ist es bei anderen Parteien so, dass die für so einen Mitgliederentscheid oder eine Urabstimmung, was also vergleichbar ist, Unterstützerzahlen von 5 bis 10% erfordern. Und wir wissen es auch aus der Piratenpartei, selbst als Vorstand erreichst du viele Mitglieder nicht, wenn du sie anschreibst. Wie soll es dann als Mitglied möglich sein, diese Mitglieder zu erreichen, um diese 10% Unterstützer zu erreichen? Das ist also bei anderen Parteien sehr erschwert. Hier ist der Basisentscheid so gestaltet, dass die Quoren nach der Anzahl der Leute, die sich dafür angemeldet haben, berechnet werden. Das heißt, in der Regel sind es dann die Aktiven. Und dadurch kann man sie auch, dadurch, dass sie auch online erreichbar sind, über ein gemeinsames Medium oder ein gemeinsames Tool, ist es viel leichter, Anträge durchzubringen und auch Feedback einzuholen. Das ist ein Vorteil. Darf ich da gerade mal reinkrätschen mit einer Frage, Thomas? Ja gut, wenn es gerade dazu passt. Nur deswegen. Der Basisentscheid versteht sich doch als Fortsetzung der Urabstimmung ins Online. Und da frage ich mich, wie passt das mit diesem Anmelden, mit dem Gedanken der Urabstimmung zusammen? Ja, also eine Urabstimmung ist ja, oder Urabstimmung der Mitglieder ist ja prinzipiell nur so definiert, dass quasi alle mitbestimmen können. Also grundsätzlich aufgefordert sind, daran teilzunehmen. Es gibt aber überhaupt keine Vorgaben, dass auch alle persönlich eingeladen werden müssen und alle abstimmen müssen, sondern das liegt in der Satzungsautonomie der Parteien. Zum Beispiel sieht man es auch bei verschiedenen Parteien so, dass die einen sagen, alle dürfen mitbestimmen, andere schenken das auf Mitglieder ein, die stimmberechtigt sind, also die ihren Mitgliedsbeitrag gezahlt haben. Das haben wir auch drin, weil es eben gerade in der Piratenpartei sehr viele Karteileichen gibt und möglicherweise auch sehr viele Mitglieder, die sich online angemeldet haben, aber noch nie real in Erscheinung getreten sind. Also von denen wir nicht mal wissen, ob sie tatsächlich existieren. Also allein aus diesen Gründen ist es schon notwendig, dass man erstmal verifiziert, dass diese Mitglieder existieren. Und zweitens sollen sie halt auch natürlich mal ihren Mitgliedsbeitrag zahlen. Das ist die Einschränkung. Die Mitgliederrechte werden gewahrt, weil alle Mitglieder offiziell eingeladen werden. in der Form, dass sie auf die möglichen Abstimmungstermine hingewiesen werden und dann auch entsprechend sich informieren können, was dann dort konkret abgestimmt wird. Aber um eine persönliche Einladung zu erhalten und also noch nähere Informationen zu erhalten, müsste man sich anmelden. Das ist auch sachlich gerechtfertigt, weil die Partei sich das einfach nicht leisten kann, ständig alle Mitglieder einzuladen. Da wäre dann überhaupt keine Willensbildung mehr möglich. Also es ist ein Kompromiss zwischen mehr Beteiligung oder mehr Teilhabe und auch den finanziellen Möglichkeiten der Partei. Super, danke. Okay, ich war bei den Vorteilen gegenüber anderen Parteien. Also der eine Vorteil war eben das viel leichtere Sammeln von Unterstützern. Und das zweite ist eben auch die Möglichkeit, dass das Ganze regelmäßig stattfinden kann. Also das Instrument ist so angelegt, dass das theoretisch alle 4 Wochen geschehen könnte. Und das auch mit relativ geringem Aufwand, wenn man eine Online-Abstimmung durchführt. Also so, dass die Mitglieder auch nicht irgendwo hinreisen müssen, sondern in dem Fall 2 Wochen Zeit hätten, online ihre Stimme abzugeben, auch online an der Debatte teilzunehmen und dass es den Mitgliedern noch zumutbar wäre. Bei anderen Parteien ist es so, dass dann der Vorstand durchführen müsste und der darf sich dann irgendwie 3 Monate Zeit lassen und das würde dann auch per Brief geschehen und dann würde das auch ziemlich lang dauern, bis das Endergebnis feststeht. Also das sind alles Gründe, die das erschweren, dass dieses Verfahren bei anderen Parteien regelmäßig zum Einsatz kommen würde. Bei uns ist genauso angelegt, dass es eben auch mit wenigen Finanzmitteln möglich ist, das durchzuführen. Und es sollten eben die Mittel erschöpft sein, hat man immer noch die Möglichkeit, das am Parteitag durchzuführen. Okay, das war jetzt erstmal so die allgemeine Vorstellung. Ich könnte jetzt mal zum nächsten Schritt übergehen. Was können wir eigentlich mit dem Basisentscheid bestimmen? Was können wir damit für Beschlüsse fassen? Einen Moment bitte. So, muss mal kurz quasi umblättern. Grundsätzlich können mit dem Basisentscheid alle Formen von Beschlüssen gefasst werden. Das ist ja also, dazu bräuchte man auch keine Satzungsänderung. Die Frage ist immer, was bewirken diese Beschlüsse? Also rechtlich verbindlich ist es momentan so angelegt, dass eigentlich nur sonstige Beschlüsse, die den Bundesvorstand beauftragen, gefasst werden können. Das ist dadurch gegeben, dass quasi diese Beschlüsse mit dem Bundesparteitag gleichgesetzt werden und der Bundesvorstand ist immer an die Beschlüsse von ihnen übergeordneten Organen wie dem Bundesparteitag gebunden. Gleichzeitig kommt auch dann die Ausnahme, dass Sachverhalte, die dem Parteitag vorbehalten sind, also dazu gehört laut Gesetz das Parteiprogramm, die Satzung und die Wahlen von Organen, darunter auch der Vorstand, dass die nicht verbindlich durchgeführt werden können per Basisentscheid. Die können nur als Empfehlung an den Bundesparteitag gefasst werden, aber der Bundesparteitag müsste sie dann nochmal selber bestätigen. Und das ist hier also quasi eine vorsichtige Formulierung erstmal. Die Grünen sind da schon weitergegangen, die lassen das auch grundsätzlich per Mitgliederentscheid zu, haben das auch schon durchgeführt im Jahr 2003, da haben sie die Satzung per Mitgliederentscheid mit einfacher Mehrheit geändert. Soweit wollte ich erstmal nicht gehen, weil wir dieses Verfahren erstmal ausprobieren müssen. Das wäre also momentan noch zu gefährlich und es sind auch rechtliche Fragen noch offen, ob man das wirklich machen darf. Also prinzipiell scheint es zu gehen. Bei viel größeren Parteien, die da sehr viele Juristen beschäftigen und die sich alles gut überlegt haben. Was kann man noch machen? Also diese Beschlüsse, die per Basisentscheid mit vielleicht, sagen wir, 10.000 Teilnehmern gefasst werden, da kann man davon ausgehen, dass der Bundesparteitag diese auch weitestgehend übernimmt, weil sie eben auch viel besser demokratisch legitimiert sind. Also weil dort mehr Diskussionszeit zur Verfügung stand und auch sehr viel mehr Leute teilgenommen haben. Der Basisentscheid kann also in Form von sonstigen Beschlüssen auch politische Positionen beschließen. Das heißt also nicht Parteiprogramm. Parteiprogramm ist etwas, was eher langfristig angelegt ist und was auch die Amtsträger gewissermaßen einschränkt und auch die Gliederung. Das heißt, wenn man ein Parteiprogramm auf Bund beschließt, ist es auch für die Untergliederungen verbindlich. Die können also nicht davon abweichen. Und man darf als Amtsträger auch nicht behaupten, die Partei würde etwas anderes wollen als das, was im Parteiprogramm steht. Bei politischen Positionen in diesem Fall wäre das quasi eine momentane Meinungsäußerung der Basis. Die könnte man auch so verkaufen. Also man würde halt sagen, nicht die Piratenpartei will dies und jenes, sondern würde sagen, der Basisentscheid, die Piratenpartei hat sich für dies und jenes ausgesprochen. So wäre dann die richtige Formulierung. Und nach außen hin ist es aber eigentlich mindestens gleichbedeutend, wenn nicht sogar gewichtiger, weil wenn die Öffentlichkeit erfährt, dass wirklich alle Mitglieder teilnehmen konnten und sehr viele sich beteiligt haben, dann hat das auch ein viel größeres Gewicht als ein Beschluss eines Bundesparteitags. Das heißt, diese rechtliche Verbindlichkeit ist gerade im Politischen nicht so wichtig, meiner Ansicht nach. Und es können mit dem Basisentscheid können auch Wahlen prinzipiell durchgeführt werden. Diese können natürlich nur geheim durchgeführt werden und damit auch nur offline, also nicht mit Online-Wahlen. Und das kann man zu allem einsetzen, was nicht ein Organ ist. Dazu gehören zum Beispiel Themenbeauftragte, Spitzenkandidaten, die Verantwortlichen, also auch die Administratoren, die das Verfahren durchführen. Und man könnte sogar auch unverbindliche Vorwahlen für die Europawahl Aufstellungsversammlung durchführen. Also nochmal explizit gesagt, unverbindlich, weil gesetzlich ist es zwar nicht möglich, aber man könnte damit eine viel fairere Vorauswahl treffen, als wenn man das nur auf einer riesigen Veranstaltung macht, an der schon aus Zeitgründen nicht alle teilnehmen können, die auch nicht ausreichen wird, die 500 Bewerber vorzustellen und die dann auch sehr vom Ort abhängig wäre. Also damit könnte man wirklich dezentral die besten Leute bundesweit aussortieren. Und diese geheime Abstimmung ist natürlich auch jederzeit auf Antrag einer Minderheit, in dem Fall 5%, möglich. Also wenn es irgendwo einen es besteht eine zu große Manipulationsgefahr, kann er natürlich jederzeit diese geheime Abstimmung per Urne oder Brief beantragen. Okay, gibt es an der Stelle erstmal Fragen? Ja, mach mal freie Wortwahl, solange da sich niemand staut und solange ihr euch nicht da ins Wort fallt, stellt einfach eure Fragen. Ansonsten würde ich jetzt übergehen zum grundsätzlichen Funktionsprinzip. Warte mal, hier haben wir eine Frage im Pad. Hast du schon einen Auftrag zur Programmierung des Tools erhalten? Und welches Zeitfenster hätte man dafür oder welches Zeitfenster stellst du dir vor? Aber wer das schreibt, bitte herzlich willkommen auch einfach reden. Nein, ich habe keinen Auftrag erhalten. Der Bundesvorstand will sich dieses Wochenende zum ersten Mal treffen und das unter anderem auch besprechen, wie das ablaufen soll. Ich benutze nur das Piratike-Mandat mit anderen und wir treffen uns heute um 21 Uhr, also anschließend, um zum ersten Mal über Ideen zu sprechen, wie wir es am besten umsetzen können und uns auszutauschen. Also wir machen das so und so, weil es uns Spaß macht. Der Bundesvorstand kann es gerne übernehmen, aber er kann sich auch entschließen, jemand anderes zu beauftragen. Ich habe noch eine Frage im Chat bekommen. Verbindlichkeit online, wie kann man da so grundlegende Wahlgrundsätze da sicherstellen? Oder wolltest du das im Rahmen der Durchführung jetzt gleich bei der Gelegenheit mit erklären? Ich versuche es jetzt mal ganz kurz darauf einzugehen. Also die Wahlgrundsätze, die würden ja grundsätzlich erstmal nur auf Wahlen zutreffen, die ja online gar nicht durchgeführt werden können in dem Fall. Dennoch wurde ja hier mit diesem Basisentscheid ein Versuch gestartet, auch online das so weit zu gewährleisten, dass die Wahl oder die Abstimmung nicht komplett offen ist, sondern dass es eine gewisse Zwischenform zwischen geheim und offen gibt. Das heißt, jeder kann für sich auch seine Stimme nachvollziehen. Also es bleibt noch die Zuordnung seiner Stimme im Ergebnis erhalten und das können die Verantwortlichen überprüfen. Aber es ist nicht so, dass das Mitglieder öffentlich wäre. Das heißt, es darf nicht jeder bei jedem nachschauen, wie er abgestimmt hat. Und diese Aufgabe haben dann die Verantwortlichen, also die gewählten Verantwortlichen. haben dann die Aufgabe zu prüfen, dass wirklich nur echte stimmberechtigte Mitglieder abstimmen und dass auch alles sauber läuft. Also hier ist, das ist ein Kompromiss. Wer wirklich alle Grundsätze, alle Wahlgrundsätze einhalten will, der müsste dann eine geheime Abstimmung beantragen und die würde dann offline laufen. Wenn es jetzt keine weiteren Fragen gibt, würde ich jetzt übergehen zum grundsätzlichen Funktionsprinzip. Der Basisentscheid kann im Wesentlichen in zwei Prozesse aufgeteilt werden. Das eine ist das Einbringen von Anträgen zur Abstimmung und das zweite ist die Abstimmung selber. Die sind zunächst mal entkoppelt. Mit dem Einbringen von Anträgen ist gemeint, dass man Anträge einreicht, Unterstützer sammelt und genügend Unterstützer findet, dass ein Quorum überschritten wird. Sobald dieses Quorum überschritten wird, gelangt der Antrag in eine Warteschlange, die dann nach und nach durch die Abstimmungen abgearbeitet wird. Die Abstimmungen selber sind so unabhängig, dass sie in regelmäßigen Zeitabständen stattfinden und immer die nächsten bis zu 20 Anträge abstimmen. Diese Zahl 20, das habe ich jetzt auch schon mehrfach gehört, dass es kritisiert wurde, diese Zahl 20 ist nur eine Richtgröße, es ist kein Muss, sondern eine Sollbestimmung. Das heißt, wenn es wirklich etwas sehr Dringendes gibt, kann man natürlich auch mehr abstimmen oder wenn es sehr ähnliche Anträge sind, kann man die zusammenfassen. Und natürlich, wenn es nicht genügend Anträge gibt, dann kann man auch weniger Anträge abstimmen. Eine Frage? Jo. Ja. Dieser Abstimmungstermin, also es werden wirklich alle Anträge, die zur Abstimmung stehen, an einem Tag abgestimmt? Gibt es wirklich nur an diesem Tag die Möglichkeit der Stimmabgabe oder ist damit einfach die Zählung der abgegebenen Stimmen gemeint mit diesem Stichtag? Der Stichtag ist nur das Ende der Abstimmung. Also der Stichtag ist etwas, woran sich die Abstimmung orientiert. Es ist so, dass die Verantwortlichen sollen eben im Voraus gewisse Stichtage planen, die mindestens 4 Wochen Abstand haben. Und zusätzlich auch sehr mitgliederfreundlich sind. Das heißt, wenn zum Beispiel normalerweise ein Stichtag in die Ferien fallen würde, der eben nach hinten verschoben, dass man möglichst viele Mitglieder erreicht. Das heißt, die 4 Wochen sind einfach nur der Mindestabstand. Und dieser Stichtag wird also voraus angekündigt. Dann wird spätestens 4 Wochen vor dem Stichtag auch angekündigt, welche Anträge dafür geplant sind, also die nach der Reihen oder nach der Warteschlange drankommen würden. Und dann gibt es erstmal ab diesem Zeitpunkt, also 4 Wochen vor der Abstimmung, gibt es eine Debatte. Also die Debatte wird gefördert. Diese Debatte soll unter anderem online stattfinden, aber sie kann natürlich durch Stammtische, Mumble-Sitzungen, Antragskonferenzen und so weiter natürlich auch noch ergänzt werden. Ziel ist eben, diese ganzen Argumente zusammenzutragen und natürlich dann auch den Antragstellern die Möglichkeit zu geben, ihren Antrag entsprechend vorzustellen. Also da haben alle dann die gleichen Rechte. Und erst 2 Wochen vor dem Stichtag beginnt die Abstimmung. Also wenn es schon eine gewisse Debatte gab, ab da kann man abstimmen. Und die Abstimmung endet zum Stichtag. Bei der Offline-Abstimmung ist es momentan so, dass wir das natürlich nicht gewährleisten können, dass irgendwie 2 Wochen eine Urne offen stehen würde. Da ist es momentan eben so geregelt, dass nur an dem Stichtag, also sagen wir mal so am Wahlsonntag, abgestimmt werden würde. Und dann würde am Stichtag eben immer das Ergebnis ausgezählt werden. Wer jetzt, also entweder online, diese 2 Wochen, kann man online abstimmen, in einer Pseudonymabstimmung. Wenn es eine geheime Abstimmung gibt, gibt es eben die Urnenabstimmung. Und wenn man nicht zu dem Stichtag erscheinen kann oder aus irgendwelchen Gründen eben die Urne zu weit entfernt ist, dann gibt es noch die Möglichkeit zur Briefabstimmung. Das soll natürlich gewährleisten, dass in Flächenländern oder wo eben sehr wenige Uhren aufgestellt werden können, auch alle die Möglichkeit haben, teilzunehmen. Das war ja auch ein Meinungsbild auf dem Parteitag, das gefragt hat, wollt ihr ständig oder eher in einer regelmäßigen Taktung abstimmen? Hat für mich persönlich überraschenderweise eine Mehrheit sich für regelmäßige Abstimmung ausgesprochen. Ja, das war auch ganz bewusst so gewählt, weil es einfach, also der Erfahrung nach so ist, dass normale Menschen dann gewisse Dinge besser einplanen können, wenn sie regelmäßig stattfinden. Das ist also etwas, was man in seinen Terminkalender einträgt und weiß, ungefähr alle 4 Wochen passiert etwas. Während wenn man ständig abstimmt und nicht weiß, ob jetzt die eine Abstimmung zu dem Tag endet und dann schon die Debatte für das andere zum nächsten Tag beginnt, muss man also ständig aufpassen, dass man nicht irgendwas verpasst. Und so kann auch gewährleistet werden, dass alle im gleichen Zeitrhythmus auch quasi die Debatte durchführen können, also sich auch besser untereinander vernetzen können. Man kann dadurch auch dann die Abstimmung zusammenlegen. Man kann zum Beispiel an diesen Stichtagen zusätzlich noch irgendwelche Vorträge halten oder sich einfach mal treffen. Also man hätte quasi dann einen monatlichen Stammtisch, was auch immer. Und es ist auch für die Presse gut, weil die Presse dann alle Ergebnisse auf einmal erhält und das dann in einer Pressekonferenz vorgestellt werden kann. Während wenn man dauernd irgendwelche Abstimmungsergebnisse hätte, würde das alles verwaschen. Auch eine kurze Frage. Bei den Online-Abstimmungen kann man innerhalb der 2 Wochen Abstimmungsfrist seine Stimme dann auch wieder zurücknehmen? Das ist noch ein eher technisches Detail, was wir noch diskutieren müssen. Also es ist offen. Auf jeden Fall kann man es widerrufen, wenn jemand in seinem Namen abgestimmt hat. Das heißt, wenn mir jetzt zum Beispiel irgendwie jemand vom Computer die Daten geklaut hat und in meinem Namen abstimmt, würde ich ich würde immer einen Nachweis erhalten, dass jemand so und so abgestimmt hat in meinem Namen. Wenn ich merke, das habe ich selber nicht so gewollt, oder ich habe vielleicht so abgestimmt, aber ich wollte eigentlich was anderes, dann kann ich das natürlich sofort widerrufen, kann sagen, Moment, da stimmt was nicht. Und in dem Fall hätte man natürlich das Recht, dann das neu durchzuführen. Aber so, wenn man jetzt über Liquid Feedback das sieht, da kann man ja innerhalb der Zeit auch seine Vote nochmal ändern. Das ist prinzipiell vorgesehen, habe ich jetzt verstanden. Ich weiß noch nicht wie oder überlegt, ob es überhaupt macht. Also bei der Urne hat man ja auch nur einen Einwurf und danach ist ja auch weg. Ne? Ja, also das ist eine Frage, die wir noch diskutieren müssen. Das hängt auch eher so mit der Sicherheit zusammen, ob man möglicherweise dann das missbrauchen kann und da kurz vor knapp ein Angreifer simulieren würde, dass jemand doch anders abstimmen will oder so. Also das müssen wir uns überlegen, wie das technisch am besten gelöst werden kann. Aber prinzipiell würde jetzt erstmal nichts dagegen stehen. Und andere Frage, es gibt eine Jahreshöchstanzahl von Anträgen oder so, habe ich irgendwo aufgeschnappt? War das richtig? Nein, das habe ich vorher gesagt. Das ist nur eine Sollgröße, wie viele Abstimmungen pro Stichtag stattfinden sollen. Diese 20 Anträge, das ist jetzt einfach am Anfang eine Richtgröße für die Durchführenden, dass man die Mitglieder nicht überlastet. Also wenn wir zum Beispiel jetzt 200 Anträge hätten, weil die Leute begeistert sind, dann ist es einfach nicht zumutbar, dass jeder 200 Anträge durchliest und es abstimmt. Weil eine Grundidee des Antrags ist ja auch die Entschleunigung und die, also mehr Qualität statt Quantität. Und wir werden sehen, wie hoch das Antragsaufkommen ist und werden das natürlich alles in Zukunft dann anpassen können. Ich habe jetzt gerade mal in den Chat einen Link reingepostet zum Wiki. Da ist der erste Anruf dieses FAQ drin. Und da ist sehr vieles, was ich jetzt gerade erzählt habe und noch erzählen wollte, schon drin. Das kann man also nachlesen. Ich habe das auch mal ins Pad geschrieben, ganz oben rein. So, jetzt haben wir also eine Idee, wie wir abstimmen. Pi mal Daumen, sagst du was, wie du dir eine Software vorstellst, wie sich das für den Endnutzer da anfühlen könnte? Ja, also ich hab natürlich Vorstellungen. Der Magnus, der auch hier ist, hat mir auch gerade was ins Pad reingepostet. Der hat schon ein detailliertes Konzept ausgearbeitet. Ich habe ja auch viele Konzepte oder Entwürfe, wie man es machen könnte. Was ich jetzt vorschlagen würde, ist, ich gehe hier mal kurz diesen Punkt durch. Wie läuft so ein Basisentscheid ab? Also von A bis Z, als Antragsteller oder als Mitglied, wie erscheint alles? Es geht also erstmal los mit der Vorbereitung. Als Mitglied erhält man zunächst mal die Informationen, wann die geplanten Abstimmungstermine sind. Also ich stelle mir das so vor, dass zum Beispiel der Bundesvorstand die Termine für das nächste halbe Jahr oder vielleicht das ganze Jahr schon mal plant, so dass es mitgliederfreundlich ist und die dann mit der Einladung zum Bundesparteitag mitschickt, weil wir müssen ja auch die Leute erreichen, die nur per Brief erreichbar sind. So sparen wir uns die Kosten. Und dazu wird dann auch gibt es dann die Webseite, auf der das nochmal angekündigt wird und wo jeder aktuell die Informationen abrufen kann, was denn zur Abstimmung steht und wo man genau was findet. Dann ist es so, wir brauchen eine Teilnahmeberechtigung. Wir müssen feststellen, dass die Mitglieder real existieren und dass sie ihren Mitgliedsbeitrag gezahlt haben. Diese persönliche Identifizierung zur Verifizierung, die muss nur einmal durchgeführt werden, also einmal in der Lebenszeit eines Mitglieds. Und dazu müssten wir dementsprechend mal solche Verifizierungsveranstaltungen durchführen. Bei der Gelegenheit könnte man dann natürlich auch gleich bezahlen und könnte auch sein Public Key verifizieren. Und ganz unabhängig davon kann natürlich auch die Antragsentwicklung jederzeit stattfinden. Also auf den klassischen Wegen per Arbeitsgruppe, Liquid Feedback, Findeco, was auch immer. Das ist also völlig unabhängig, das muss auch gar nicht in der Satzung gewählt werden. Da soll man uns auch gar nicht einschränken. Wenn man jetzt einen Antrag entwickelt hat, was übrigens auch in Tool geschehen könnte, was dann für den Rest zuständig ist, kommt man zum Punkt, dass man diesen Antrag einreichen will, weil man glaubt, er wäre ausgereift genug und der könnte angenommen werden. Dazu sammelt man 5 Teilnahmeberechtigte und das kann natürlich auch online geschehen. Also man könnte den Antrag einstellen und sagen, bitte klickt mal hier kurz drauf, ich brauche eure Bestätigung, dass ihr das mit mir einreichen wollt. Und dann wäre der Antrag eingereicht. Er würde veröffentlicht werden auf einer Seite von eingereichten Anträgen. Und von nun an könnte er Unterstützer sammeln. Also man könnte andere Leute darauf hinweisen, bitte unterstützt diesen Antrag, würden draufklicken. Oder sie könnten es auch, also wenn sie Offliner sind, könnten sie auch Unterschriftenlisten sammeln und die würden dann dementsprechend eingetragen werden, bis der Antrag dieses Quorum von 10% erreicht. Hier gibt es noch die Einschränkung, dass die Unterstützung von Anträgen nach 3 Monaten verfällt. Also wenn ich einen Antrag unterstützt habe und er hat innerhalb von 3 Monaten ist noch nicht das Quorum erreicht, dann verfällt meine Unterstützung, aber nicht die später eingereicht wurden. Also praktisch nur die alten Unterstützungen verfallen. Ich kann es natürlich jederzeit wieder erneuern. Die Grundidee ist dabei, dass gewisse Anträge eben dann nicht mehr aktuell sind und man sollte also in gewissen Zeitabstand schon die Anträge oder die Unterstützer finden. Wenn jetzt der Antrag dieses Quorum erreicht hat, diese 10%, gilt er sofort als zur Abstimmung bereit. Also das heißt, er kommt jetzt in diese Warteschlange und muss dementsprechend in der Reihenfolge dann auch bei der nächsten Abstimmung berücksichtigt werden. Und jetzt beginnt die Zeit, ab der man zum einen einen Antrag auf geheime Abstimmung unterstützen kann, weil man glaubt, dieser Antrag wäre zu kontrovers oder was auch immer. Man möchte da nicht seine Meinung völlig offen abgeben. Und man kann auch natürlich konkurrierende Anträge dazu abgeben. Diese konkurrierenden Anträge haben nur noch 5% Quorum. Das ergibt sich daraus, weil ab jetzt ja auch die Uhr tickt. Das heißt, die Abstimmung kann schon recht bald stattfinden. Und durch den ersten Antrag wurde schon eigentlich nachgewiesen, dass dieses Thema sehr interessant ist. Das heißt, hier sind die Anforderungen etwas gesenkt aus diesen Gründen. Und man kann natürlich auch als Antragsteller den Antrag zurückstellen. Also wenn alle 5 Antragsteller meinen, das ist kein guter Antrag mehr, dann können sie es zurückziehen. Und sollte sich bis zur Abstimmung oder bis zum Beginn dieser 4 Wochen vor dem Stichtag, sollten sich keine anderen Antragsteller finden, dann ist er eben endgültig zurückgezogen. Also das ermöglicht dann auch den Antragstellern zu sagen, wir haben einen groben Fehler in unserem Antrag gefunden, wir haben das jetzt gehoben, wir reichen den Antrag mit 5% ein und ziehen den alten Antrag zurück. Das ist also noch die Möglichkeit. An der Stelle will ich auch gleich sagen, es ist nicht möglich, die Anträge nach der Einreichung zu ändern. Und das ist auch Absicht, denn es sollen wirklich nur Anträge eingereicht werden, bei denen man sich sicher ist, dass die richtig gut sind. Und man riskiert dann auch, also wenn man einen schlechten Antrag einreicht und glaubt, ja, den kann ich wieder zurückziehen, dass er es dann doch wieder nicht schafft, also dass dann der Antrag doch nicht zur Abstimmung kommt. Deswegen sollte man wirklich versuchen, im Vorfeld sehr gute Anträge zu entwickeln und dann erst beginnen, die Unterstützer zu sammeln. Frage? Du hast gerade eben gesagt, also ich reiche da jetzt einen Antrag ein, also vielleicht ein bisschen unbedacht, vielleicht kommt nationale Identität vor oder so irrtümlich und dann gibt's ein paar, da brauche ich ein 10% Quorum. Dann gibt es konkurrierende Anträge, da formuliert das jemand besser oder so und ich denke, bah, eigentlich würde ich mir das ja schon wünschen, mein Antrag ist doch besser, bloß dieses blöde Wort, dann ziehe ich den, wie du es beschrieben hast, zurück und reiche auch einen konkurrierenden Antrag ein. Der braucht aber dann auch nur 5%, auch wenn diesem Thema als Ganzes durch mein Zurückziehen dann diese 10% quasi entzogen worden sind. Ja, also dieses Quorum gilt praktisch nur bis zur Hürde. Sobald diese Hürde überschritten ist, ist es egal, ob da jemand noch was zurückzieht oder noch dazukommt. Also es gilt nur, oder die Unterstützer zählen nur bis zum Erreichen. Und du hast hier die Möglichkeit, also natürlich dann noch einen konkurrierten oder korrigierten Antrag einzubringen. Jetzt habe ich gerade vergessen, was ich da noch drauf antworten wollte. Okay, dann steht in der Zwischenzeit eine weitere Frage. Wie wird denn da sichergestellt, dass konkurrierende Anträge, die ja eine geringere Hürde haben, dass die auch wirklich konkurrierend sind? Nicht, dass da einer einen Antrag zur Drogenpolitik stellt, meinetwegen 15 statt 30 Gramm ins Programm. Achso, das können wir nicht. Also ein Positionspapier, dass wir das mit den 30 Gramm irgendwie nicht so ernst meinen. Und jemand anders stellt einen Antrag dazu, dass dann dass irgendwas im Familienrecht, irgendeine Position zum Familienrecht angenommen werden soll. Gibt es da irgendeinen Mechanismus, der so einen Unfug verhindert? Also momentan ist es einer der Punkte, den eben die Verantwortlichen lösen müssen. Es gibt viele Probleme, die kann man nicht technisch oder durch eine Geschäftsordnung oder so lösen, sondern die können einfach nur Menschen entscheiden. Und hier müssen eben diese Verantwortlichen, muss man denen so weit vertrauen, dass sie da in eine Entscheidung treffen über die Konkurrenz von Anträgen. Also wenn das so offensichtlich ist, dass sie da den Missbrauch bemerken und sagen, nein, das ist ein unabhängiger Antrag. Jetzt ist mir auch gerade eingefallen, was ich vorhin noch sagen wollte. Man sieht ja bereits, bei der Einreichung des Antrags oder Einbringung des Antrags, wie schnell sich ein Antrag dem Quorum nähert. Und man kann auch schon zu dem Zeitpunkt konkurrierende Anträge einbringen, weil man weiß, dass der Antrag wahrscheinlich die Hürde reißt und man dann entsprechend auch noch eine Verbesserung hat. Also man muss nicht erst abwarten, bis er das geschafft hat, sondern kann schon frühzeitig versuchen, eine Verbesserung einzubringen. Auch kurz eine Frage nochmal. Wenn du sagst, sie sollen die Anträge nur in Schönschrift sozusagen veröffentlichen, denkt ihr vielleicht daran, in dem Bereich eine Instanz irgendwie mit einzubauen, in der man solche Anträge gemeinsam erstellen kann, die dann irgendwie so gebaut ist, mit einem Mausklick, das rübergeschoben wird, dass es irgendwie alles, sagen wir mal, in einem Topf geliefert wird und man sich nicht wieder mit 70 Plattformen rumschlagen muss? Ja, also mein langfristiges Ziel wäre es auf jeden Fall, eine Plattform zu haben, in der man Anträge entwickeln kann, verbessern kann und gleichzeitig auch diskutieren kann, wo man dann die Anträge praktisch dann abschickt zur Einreichung, dort Unterstützer sammelt und sobald das Quorum erreicht ist und der Antrag zur Abstimmung steht, man nochmal diese Diskussion fortsetzen kann. Also die gab es ja bestimmt auch schon vor der oder bei der Entwicklung des Antrags. Und dann letztendlich sollte dann nur noch die Abstimmung selbst möglicherweise auf einer anderen Plattform stattfinden, weil die Abstimmung etwas sehr Kritisches ist. Und da möchte ich allein aus softwaretechnischen Gründen dann doch lieber ein isoliertes System haben, was man wirklich auf Herz und Nieren prüfen kann. Ich hätte da auch eine Frage. Wie wollt ihr das publizieren über die ganzen Mitglieder? Weil, also ich bin jetzt nur durch Zufall hier. Ich habe nichts davon mitbekommen, dass hier diese Sitzung heute Abend ist. Das habe ich jetzt, nein, ich war zufällig hier und habe selbst über Twitter nochmal gepostet, dass das hier ist. Wie wollt ihr das publizieren demnächst? Geht da so richtig was dazu? Übrigens nur so nebenbei. Die Idee finde ich gut. Da sage ich was dazu. Das hier ist der dicke Engel. Ich habe heute nochmal extra verblockt, schicke das auch gleich nochmal rum, wie der dicke Engel nach außen kommuniziert. Wir haben leider keinen offiziellen Ankündigungskanal, mit dem wir alle Mitglieder erreichen können, um von sowas zu informieren. Das ist jetzt hier einfach so, dass 4, 5 Leute sich zusammentun, diesen Raum hier umtreiben, Moderationsservice, Pad und so weiter und Aufnahmen organisieren und dann verbreiten und so. Und das ist keine offizielle Veranstaltung. Wenn wir dann mal Vorschläge für Software haben, vielleicht einen Beauftragten, der das umsetzen soll und so weiter und so fort, dann hoffe ich doch ganz stark, dass das nicht bei solchen inoffiziellen Veranstaltungen wie im Dicken Engel bleibt, sondern dass der Vorstand dann das auch offiziell diese Diskussion und diese Informationsrunden einläutet und dann natürlich auch alle Mitglieder anschreibt, denn die sind ja dann potenziell auch stimmberechtigt für sowas. Ja, wenn ihr das so vorhabt, finde ich das okay. Nur ich lese wenig Twitter und deswegen nicht nur Twitter ist das Kommunikationsmittel. Nein, Bali, wir können das nicht vorhaben, weil wir, also auch der Thomas im Moment noch, sind ja nur Basis, in Anführungszeichen. Wir wollen zwar was und wir tun auch was, aber wir haben ja keine, also wir sind nicht umsetzungsverantwortlich im Moment für dieses System. Im Moment ist das der Vorstand. Ich schicke das aber nochmal rum. Wir haben es auf die allgemeine Mailingliste gepostet. Wir haben einen Blog, wir haben eine Wiki-Seite, alles Mögliche. Wir versuchen das nach allen Kräften bekannt zu machen, wenn wir sowas von uns geben. Diskutieren wir aber vielleicht nachher nochmal, vielleicht der eine oder andere, der heute zu uns gefunden hat, der sonst nicht zu uns findet, dass der noch eine Idee hat, wie man ihn einfacher erreichen könnte. Jetzt vielleicht weiter mit Beo. Ja. Danke. Ja, auch nochmal kurze Ergänzung. Ich bin echt froh, dass es nicht ganz so viele jetzt sind, weil dann kann man auch in kleiner Runde Fragen beantworten. Und mein Ziel ist ja gerade dieses FAQ, was ich zurzeit schreibe, zu ergänzen und auf Fragen einzugehen, die immer wieder kommen werden. Das heißt, es ist nur ein erster Beginn oder eine erste Runde und das wird natürlich immer wieder wiederholt werden und Leute werden diese Informationen weitertragen. Wichtig ist erstmal, dass wir jetzt alle relevanten Informationen zusammenhaken haben und das kommuniziert werden kann. Ich habe gleich mal eine Frage und zwar, wenn es zu geheimen Abstimmungen per Ohren kommt, werden dann alle Mitglieder, die sich zu diesem Zeitpunkt im Ausland befinden, ausgeschlossen? Ich habe das leider akustisch schwer verstanden, aber... Mach mal. Besser? Also, wenn es zu Urnenabstimmungen kommt, werden dann alle Mitglieder, die im Ausland sind, ausgeschlossen? Nein, es gibt ja da die Möglichkeit der Briefabstimmung. Hast du schon mal einen Brief aus Amerika oder Südostasien geschickt? Weißt du, wie lange der unterwegs ist? Ja, es gibt rein praktische Grenzen. Wie würdest du das lösen? Fragen wir es mal so. Über das Internet? Es halt nicht über uns machen, sondern halt nur auf Parteitagen. Dann ist es halt nur einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, wo ich geheime Abstimmungen mache. Das steht alles diesen Verantwortlichen offen, dass sie sagen, eine Urnenabstimmung für zwei Anträge, die gar nicht so wichtig sind, die machen wir lieber nicht. Es könnte aber auch eine geheime Abstimmung für etwas gefordert sein, was sehr, sehr wichtig ist für die Partei oder was der Partei auch sehr viel Kosten spart. Also ich denke jetzt hier gerade mal an die Europawahl, wo allein eine solche Vorauswahl es ermöglichen würde, einen viel kleineren Parteitag abzuhalten und die Kandidaten, die bundesweit schon vorgewählt sind, ja, letztendlich zu bestätigen. Und dadurch würde man sich sehr viel, könnte man sich sehr viel Geld und auch Risiko sparen. Das gibt aber der Kommission, die das betreibt, auch eine ganz schöne Macht, oder? Also diese Verantwortlichen können absichtlich natürlich auch gewählt werden. Und ein gewisses Vertrauen muss man haben, aber sie können nichts wirklich verhindern. Also die Anträge müssen so und so abgestimmt werden, sie müssen sich an die Reihenfolge halten und spätestens auf Parteitag kann dann immer wieder alles korrigiert werden. Da können die enthoben werden, es kann ein Shitstorm stattfinden und vor allem, haben auch gewisse Vorgaben. Also wenn sie wirklich nachweislich die Partei schädigen, können sie natürlich auch ausgeschlossen werden. Ich würde mal kurz einwerfen, wahrscheinlich gilt doch auch bei einer Briefabstimmung sowie auch im normalen Wahlrecht der Poststempel, wenn man es einwirft. Es muss ja, das kann ja auch Nachzügler ankommen. Das ist hier explizit erstmal so gefasst, dass der Tag des Empfangs entscheidend ist. Aus dem einfachen Grund, weil an einem Tag ausgezählt werden soll und man nicht dann noch weitere Auszählungen danach machen soll. Das heißt, jeder sollte dann einfach dafür sorgen, dass er den Brief richtig abgesendet hat. Und auch generell wollte ich noch sagen, zur Struktur des Basisentscheids gibt es ja die Satzung, also die Satzungsänderung und die Entscheidsordnung. Die Satzungsänderung ist genau so gefasst, dass sie das wesentliche Wie schon mal festlegt, also die Mitgliederrechte garantiert. Und die kann auch nicht durch die Entscheidsordnung überschrieben werden. Diese Entscheidsordnung ist nur eine Durchführungsvorschrift oder sie grenzt quasi etwas genauer ein, wie das Ganze durchgeführt wird. Und daran haben sich dann die Verantwortlichen zu halten. Momentan ist aber diese Entscheidsordnung natürlich noch sehr viel offen, weil wir hier komplettes Neuland betreten. Und wir müssen erstmal ausprobieren, welche Lösungen denn überhaupt realisierbar sind. Und das ist bewusst, also quasi so noch teilweise sehr abstrakt gehalten und verlangt Vertrauen in die Verantwortlichen. In Zukunft soll es natürlich dann so sein, dass dann erprobte Lösungen auch in der Satzung landen oder diese rudimentäre Entscheidsordnung verbessert wird. Also das ist, was ich jetzt hier teilweise beschreibe, basiert eben auf dieser ersten Version, die uns überhaupt erst ermöglichen soll, das mal auszuprobieren, aber es ist noch lange nicht perfekt. Und mit Sicherheit werden wir noch sehr viel ändern müssen. Thomas, wir haben hier einen etwas polemischen Kommentar im im Chat. Trotzdem eine interessante die Frage, die da aufgeworfen wurde. These von Dr. Wallinger ist, es kommt nicht zu Urnenabstimmungen. Der Wahlcomputer-Admin müsste die 5% zulassen und das wird er nicht. Lassen wir das Wahlcomputer-Meme mal aus dem Spiel. Wir haben da keinen Wahlcomputer und da brauchen wir auch gar nicht drüber zu diskutieren. Aber gibt es jemanden oder wie werden diese 5% festgestellt? Und hat da jemand Einfluss darauf, nur eine Abstimmung zuzulassen oder nicht? Du hast es irgendwie angedeutet, aber woraus ergibt sich das in der Entscheidsordnung oder in der Satzung? Also hier müssen wir uns genauere Gedanken machen, wie man das natürlich dann sicher umsetzt. Aber den Vertrauenspersonen, die sind natürlich auch so gerade beauftragt, sich darum zu kümmern, dass eben nicht zum Missbrauch stattfindet. Wenn sie irgendwie Manipulation betreiben, begehen sie einen schweren Verstoß gegen die Ordnung der Partei. Das steht auch explizit in der Satzung, können sofort rausgekickt werden. Und es wäre doch relativ auffällig, wenn ein größerer Teil von Mitgliedern oder ein spürbarer Teil von Mitgliedern das beantragt und es trotzdem nicht zu der geheimen Abstimmung kommt. Also momentan sehe ich das eher so, dass wir nur in Fällen, in denen es sehr, sehr großen Konsens gibt, erstmal online abstimmen werden. Also bei richtig guten Anträgen, wo alle sagen, ja, ich will einfach nur meine Unterschrift drunter geben, quasi eine Petition. Und bei kontroversen Anträgen wird es wohl am Anfang immer auf geheime Abstimmungen hinauslaufen. Das ist einfach so, dass wir halt dieses System testen müssen. Es gibt auch viel Misstrauen in Online-Abstimmungen. Das ist verständlich. Und es gibt auch Entscheidungen, die, bei denen man nicht seine Stimme irgendwie zuordnenbar hinterlassen will. Also wo man auf Urne sich beschränken will. Und deswegen sehe ich auch diese Gefahr am Anfang nicht. In Zukunft müssen wir uns überlegen, wie wir das auch noch sicher gestalten können. So, da kann ich noch was dazu ergänzen. Warum ist es eigentlich, warum muss man sich wirklich solche Gedanken über Manipulation machen? Und da sollte man sich mal fragen, ob es nicht so eine Asymmetrie der Manipulationsgefahr gibt. Also was ist schlimmer? Einen Antrag anzunehmen, den nur eine Minderheit will, aber die durch Manipulation so tut, als gäbe es eine Mehrheit. Wäre schlimm. Oder ob ein Antrag, der eigentlich eine Mehrheit hat, abgelehnt wird, weil eine Minderheit ihn durch Manipulation verhindert. Und ich denke, momentan ist es so, dass dieser zweite Fall nicht so schlimm ist. Wenn also ein wirklich guter Antrag durch Manipulation einfach nicht angenommen würde, dann könnte er am Parteitag nochmal behandelt werden und dort einfach ganz mit klassischen Verfahren angenommen werden. Schlimmer wäre der erste Fall, wenn eine Minderheit irgendetwas durchsetzt, was eigentlich hochgradig kontrovers ist und wo die wenigsten zustimmen. In dem Fall würde sowieso die Mehrheit sagen, der Antrag ist so schlecht, das will ich dann auch wirklich geheim abstimmen lassen und würde dann auf Nummer sicher gehen. Ja, also deine These ist, die dadurch, dass eventuell was verzögert werden könnte oder so, kann ohnehin nur ein vergleichsweise geringer Schaden angerichtet werden. Und das ist besser, das zu machen, als irgendwas abzustimmen, wenn man irgendwie das Gefühl hat, es ist keine gute Idee. Ja, also momentan ist praktisch das so angelegt, dass es auf Nummer sicher geht, dass wir eben also online eher nur Sachen abstimmen, die ja, also wirklich sehr großen Konsens haben. Und im schlimmsten Fall wird es dann am Bundesparteitag korrigiert. Und bei kontroversen Dingen wird es wahrscheinlich eher sowieso auf eine geheime Abstimmung hinauslaufen, bei der wir vielleicht vom nächsten Bundesparteitag noch einen Probelauf machen könnten. Aber bis dahin haben wir uns das dann genau überlegt, wie man das ja noch besser umsetzen könnte. Super, und das geht auch. Im Zweifelsfall könnten wir das sogar relativ zügig online abstimmen, wenn man das will, wenn man irgendwie einen Mangel entdeckt hat, weil die Entscheidsordnung ja zulässt, dass man sie auch selber noch ändern kann. Ne? Ja, prinzipiell ja. Aber ich denke, wenn man jetzt versucht, es möglichst schnell zu ändern, werden dann doch viele sagen, Moment, das ist eine doch wesentliche Entscheidung, dann gehe ich dann doch lieber auf Nummer sicher und stimme per Urne ab. Also sowas würde wahrscheinlich sich erst lohnen, wenn wirklich ein großer, breiter Konsens herrscht, wo sich alle Gruppen zusammengesetzt haben und sagen, wir müssen diese Fehler ändern und wir wollen das versuchen, auch online zu machen. Vielleicht im Anschluss daran, es ist ja auch so, du hast das ja auch schon gesagt und viele sagen das immer bei verschiedenen Punkten, dass der Gesamtkonstrukt noch an manchen Stellen unkonkret ist. Wir machen das ja als Piraten gern, dass wir uns unsere Geschäftsordnung erst auf Parteitagen geben oder so. Das geht in dem Fall natürlich nicht, weil solange bis es irgendwie richtig sauber ist, ist es ja nicht beschlussfähig. Aber wenn man irgendwie den Eindruck hat, es ist beschlussfähig, es könnte aber doch noch ein bisschen konkretisiert werden, dann wäre das Verfahren, also egal ob jetzt online oder offline, aber durchaus geeignet, das zu tun, ohne ein halbes Jahr Taktung für den nächsten Versuch. Ja, also meiner Ansicht nach ist es so, dass diese Entscheidungsordnung erstmal hinreichend ist, um erste Beschlüsse zu treffen und das auszuprobieren. Aber es ist ganz, ganz klar, dass da noch sehr viel gemacht werden muss und dass wir eben noch sehr viel ausprobieren müssen. Und mein Ziel wäre, noch vor der Bundestagswahl vielleicht eine erste Online-Abstimmung durchzuführen. Ist wahrscheinlich zu einem Thema, wo wir auch alle dahinter stehen, aber es wäre einfach ein politisches Signal, dass wir einen gewissen Antrag unterstützen, der möglichst auch, vielleicht auch sogar auch sehr aktuell ist. Und würde zeigen, die Partei, die kann das, die ist modern und die probiert Neues aus. Das, glaube ich, das wäre das erste Ziel. Ja, Frage. Bis wann glaubt ihr im Team, habt ihr eine Plattform fähig, so etwas durchzuführen? Diese Antwort kann ich, oder diese Frage kann ich noch nicht beantworten, weil heute Abend das erste Treffen von dem Team ist. Auch wissen auch nicht alle Bescheid. Und es ist so, es gibt viele Konzepte, wir müssen es erstmal besprechen. Es gibt viele Enthusiasten, die da mitmachen wollen. Und wir haben fähige Leute, zum Beispiel auch den Magnus, der ist jetzt hier gerade drin. Das ist der Programmierer von Pirate Feedback. Der hat sich schon ein Konzept überlegt. Und also ich bin erstmal recht optimistisch. Aber ich kann überhaupt keine Abschätzung angeben. Ja, weil ich unterstütze das mit einer ersten Probeabstimmung quasi. Absolut. Und ich bin von dem Konzept mittlerweile überzeugt. Am Anfang dachte ich, das wäre eine Satireveranstaltung, aber ich bin überzeugt mittlerweile. Warum stößt eigentlich dieser Antrag bei vielen auf Anhieb erstmal auf ein, naja, drücke ich es mal vorsichtig aus, verhaltenes Echo? Weil die meisten auf das Stichwort ohne reagieren und den Rest nicht wahrnehmen. Ja, ich kann es auch gut nachvollziehen. Der Antrag oder der Text selber ist recht kompliziert. Es ist teilweise, also gerade bei der Satzung, ein Ergebnis einer langen Vorarbeit, bei der auch sehr viel Vorwissen notwendig ist, um überhaupt die Zusammenhänge zu verstehen, also auch im Verhältnis zu anderen Gesetzen und auch anderen Parteien. Und ich versuche das ja gerade genauer zu erläutern und zu erklären, was wirklich dahinter steckt. Also allein aus dem Text wird man nicht unbedingt schlau. Und der zweite Punkt ist ja auch diese Unterscheidung von ständiger Mitgliederversammlung. Dass viele halt bisher ein gewisses Konzept im Kopf hatten und gewisse Vorstellungen und jetzt mit etwas konfrontiert sind, was irgendwie völlig anders ist und unverständlich. Und ich habe auch in diesem FAQ, habe ich das mal versucht zusammenzufassen, was eigentlich der Unterschied zu einer ständigen Mitgliederversammlung ist. Der erste Unterschied ist, also vor allem zu den populären Konzepten einer SMV, die auch im Bundesparteitag debattiert oder behandelt wurden. Der erste Unterschied wäre die Entschleunigung. Also, dass man sagt, das ist nicht ständig, was eigentlich auch schon absurd ist. Also, wenn man sich vorstellt, man müsste Tag und Nacht am Parteitag sein, das ganze Jahr, das kann man niemand zumuten, sondern die Abstimmung, Debatte soll eben regelmäßig stattfinden. Sodass das drückt der Name der ständigen Mitgliederversammlung zunächst erstmal aus. Wenn man sich Nein, das nicht. Also gut, ich mache weiter. Die Idee ist also, dass man sagt, beim Basisentscheid, dass es regelmäßig ist, dass es zumutbar sein muss für die Mitglieder und dass man also nicht die Gefahr läuft, dass man aus Zeitmangel gewisse Entscheidungen verpennt oder eben auch nicht zusammen mit anderen debattieren kann. Und das heißt, das ist ein klares Bekenntnis, dass man sagt, ein Basismitglied ist kein Vollzeitpolitiker, ihm kann nicht so viel zugemutet werden. Und es darf eben auch nicht so ein hoher Zeitdruck herrschen, dass man letzten Endes dazu gezwungen ist, an andere zu delegieren, sondern jeder soll im Rahmen seiner Möglichkeiten selber abstimmen können. Der zweite Unterschied ist die direkte Demokratie. Also Delegationen sind explizit ausgeschlossen und sind auch nicht notwendig, denn das, was durch Delegationen erreicht werden soll, kann eben mit Abstimmungsempfehlungen weitestgehend auch erreicht werden. Darauf kann ich später noch eingehen, aber die Idee ist, dass man sagt, anstatt sich darum zu kümmern, wie man seine Stimme weitergibt, damit er für einen selber arbeitet und weil man zum Beispiel nicht die Zeit hat, sich die zu informieren oder selber die zu treffen, versucht man stattdessen durch Abstimmungsempfehlungen diese Entscheidungsfindung zu erleichtern, indem die Experten eine Empfehlung abgeben, die man übernehmen kann, aber nicht muss. Und dadurch werden halt die Probleme mit Stimmdelegationen vermieden. Und dann der dritte Unterschied ist der Datenschutz. Also hier wird nochmal besonderen Wert gelegt auf die persönliche Identität, dass die geheim bleibt, dass also auch der Arbeitgeber nicht weiß, dass ich in dieser Partei bin und dass andere Mitglieder nicht einfach oder möglicherweise auch gar nicht verfolgen können, wie ich abgestimmt habe. Das heißt, dieser soziale Druck soll entfallen und dennoch bei Online-Abstimmungen eine gewisse Art von Nachvollziehbarkeit ermöglicht werden. Thomas? Wir haben ja im Chat, glaube ich, zwei Missverständnisse, die wir irgendwie mal arbeiten müssen. Haustier hat gesagt, bei einer SMV habe ich 6 Wochen, also SMV darunter versteht jetzt, also jedenfalls der, der das jetzt geschrieben hat, offensichtlich Liquid Feedback, da hätte man 6 Wochen Zeit, um was zu machen und nicht 2 Wochen. Und ich glaube, das muss man mal klären, dass du gesagt hast, der Antrag muss eingestellt werden, dann ist er fertig, mit 4 Wochen irgendwie vor Schicht. dann wird 2 Wochen lang abgestimmt. Aber diese Diskussionsphase, die geht dem Ganzen ja noch voran. Könntest du den Ablauf nochmal in seinen Phasen gegenüberstellen zu dem, was im Liquid Feed bekannt ist? Ja, also der wesentliche Unterschied ist eben die Synchronisierung von Debatte, also Anfang von Debatte und Anfang von Abstimmung und Ende von Abstimmung, dass das für mehrere Anträge gleichzeitig geschieht und man dann auch wirklich sicher gehen kann, dass man vielleicht an einem oder ja sagen wir 2 Termine im Monat alles erledigen kann. Und bei einem System, wo das nicht synchronisiert ist, überlappen sich eben diese Zustände. Und es kann sein, dass dann praktisch man für den einen Antrag nur abstimmen kann, für den anderen kann man erst debattieren und dann muss man beim nächsten Mal für den anderen abstimmen und für den anderen wieder debattieren. Und es ist halt ein grundsätzlicher Unterschied, ob man das synchronisiert oder einfach frei laufen lässt. Und dass das dann nicht eine Abstimmung irgendwie Mitternachts um 3 Uhr endet oder irgendwelche besonderen Grenzen sind. Also es soll einfach mitgliederfreundlicher gestaltet werden. Natürlich könnte man durch eine Geschäftsordnung das so beschließen, dass man das regelmäßig macht, prinzipiell. Aber bisher wurde nirgendwo auch durch die Satzung oder so festgeschrieben. Es wurde in den SMV-Anträgen noch nicht mal garantiert, dass es auch ein Recht auf geheime Abstimmung gibt. Lass uns mal diese Phasen aus dem Liquid Feedback mal gegenüberstellen zu dem, was in so einem Basisentscheid online passieren würde. Da hätten wir ja zunächst mal die neue Phase, die im Liquid ja auf eine bestimmte Länge, glaube 2 Wochen oder sowas, limitiert ist, bis ein Antrag das Quorum erreicht, so dass er überhaupt in die Diskussionsphase kommt. Gibt's das da auch? Es ist so, bei zum Beispiel bei Liquid Feedback sollen ja die Anträge auch in der Diskussionsphase noch verändert werden können und müssten dann im Prinzip müsste man immer wieder überprüfen, was sich noch geändert hat, das neu unterstützen. Hier ist es so, ein Antrag muss eigentlich soweit fertig sein und erst dann unveränderlich. Wer wird eingestellt, kann die Unterstützer sammeln und so weiter, die Unterstützer hat, kann abgestimmt werden. Also eigentlich ist dieser Basisentscheid so etwas wie die eingefrorene Phase in Liquid Feedback und die Abstimmungsphase, wobei die Abstimmungsphase nochmal getrennt ist. Das heißt, nach Ende der eingefrorenen Phase kann es noch eine Pause geben, so dass dann alle Abstimmungen synchronisiert sind. Man könnte sowas theoretisch auch in Liquid Feedback oder Parallel Feedback implementieren, dass man das genauso macht. Nur ich glaube, es lohnt sich nicht. Okay, das heißt aber, der Basisentscheid, so wie er da geregelt ist, der fängt quasi mit der eingefrorenen Phase an. Da gibt es ein zweites Quorum und dann gibt es vielleicht noch eine Pause und dann kommt die Abstimmphase. Und diese Phasen sind eher länger, als sie im Liquid Feedback sind. Und du hast zusätzlich noch gefordert, aber nicht geregelt in der Entscheidsordnung, dass durch verschiedene Mittel vorher diskutiert werden kann und dass diese Diskussionsphase, das ist kein Zufall, dass die nicht geregelt ist, weil du sagst, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Mittel und lass die Leute auch diskutieren in dem Tool, wo sie das tun wollen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, also es soll natürlich eine gewisse Verbindung sein zwischen den Debattiermedien, sodass dann, dass man nicht aneinander vorbeiredet. Aber es gibt gewisse Dinge, wie zum Beispiel die Antragsentwicklung oder die Abstimmungsempfehlung und die Debatte, die nicht in der Satzung geregelt werden, weil es einfach, also das ist quasi so plattformneutral, der Basisentscheid. Jeder kann das Tool verwenden, was er am besten findet. Okay, dann würde ich jetzt, danke, dass wir das gerade geklärt haben, weil das war gerade im Chat und ich lasse sowas ungern dann nach oben durchlaufen und wir haben dann keine Antworten. Jetzt haben wir 2 Wortmeldungen, also jedenfalls interpretiere ich das so. Der Schlipsnerd hat eine Frage und danach denke ich der Haustier. Der hat nämlich nach der Liste gefragt und das interpretiere ich mal als Wortmeldung. Guten Abend. Ich hatte du hattest gerade irgendwas mit einer asymmetrischen vor 10 Minuten oder so schon ungefähr, irgendwas mit einem asymmetrischen Manipulationsgefahr. Manipulationsgefahr, genau richtig. Und da zielt jetzt auch meine Frage dann hin, warum brauchen wir denn dann eine genaue Akkreditierung, wenn so eine Manipulation eh nicht so ganz so schlimm ist, deiner Meinung nach? Das verstehe ich jetzt nicht. Was ich erklärt habe, ist die Anfangsphase, dass wir noch sehr viel entwickeln müssen und wie das am Anfang laufen wird, dass ich erwarte, dass nur Anträge, die sehr hohe Zustimmung haben oder die weitestgehend Konsens sind, auch online abgestimmt werden. Das heißt, dass wir nicht allzu viel, dass wir nicht befürchten müssen, dass fast alle Anträge, auch die Kontroversen, online abgestimmt werden und es dann zu massiven Manipulationen kommt. Das sehe ich jetzt am Anfang nicht und wir müssen gucken, dass wir dieses System die Online-Bestimmung immer mehr sicherer gestalten und auch, dass es mehr Vertrauen gewinnt. Also auch, dass die Leute, die das, die verantwortlich sind, Vertrauensleute sind. Das ist ein Prozess, der vorgehen wird und dann werden vermutlich auch in Zukunft etwas kontroversere Anträge abgestimmt werden können. Aber es kann ja jetzt nicht an der Kontroversität eines Antrags liegen, ob das ganze System an sich manipulationsanfällig ist oder nicht. Nein, das hat ja nichts damit zu tun. Die Frage ist nur, welche Form zum Einsatz kommt, ob es zur Geheimabstimmung kommt oder nicht. Das würde ich jetzt gerne nochmal aufräumen, weil Patty jetzt die Frage, warum brauchen wir überhaupt Akkreditierung, wenn die Manipulation nicht so schlimm ist? Also ich gehe doch davon aus, dass dieses Verfahren so nach den nach gewissen Sicherheitsregeln, die man halt heute irgendwie als obligatorisch für Software ansieht, dass das abgesichert ist und dass die dass das sozusagen die Manipulation des technischen Verfahrens, dass die, soweit das eben möglich ist, uns möglich ist, ausgeschlossen wird. Akkreditierung adressiert doch aber was anderes. Das ist doch überhaupt den Zugang zum System zu gewinnen und das zu überprüfen. Und du hast jetzt von der dritten Sorte von gesprochen und das kann ich jetzt nicht auf diese beiden Faktoren da mappen. Du sagst, man sollte jetzt wegen Manipulation dem System irgendwie am Anfang nicht zu viel muten, keine kontroversen Entscheidungen und sowas treffen. Aber das hat doch weder was mit der Wahl des Zulassungsverfahrens zu tun, also diesem Akkreditierungsmechanismus, als auch mit der technischen Manipulationssicherheit des Systems. Wir machen doch jetzt ein Rauchsignal, oder? Also wir fangen doch an mit einem System, was heutigen kryptografischen Standards irgendwie genügt und Absicherung macht weiter, oder? Ja, natürlich. Wir versuchen unser Bestes. Aber die Entscheidung treffen die Mitglieder. Wenn sie meinen, das System ist ihnen einfach noch nicht sicher genug, dann haben sie eben das Recht zu sagen, ich möchte eine geheime Abstimmung und das können sie im Einzelfall diese Entscheidung treffen, können sie sagen, das ist ein Antrag, bei dem ich glaube, dass es niemand manipulieren wird und das können wir einfach mal ausprobieren. Im schlimmsten Fall passiert eh nichts. Oder es gibt Anträge, die sind halt so wichtig und wo sie dann auf Nummer sicher gehen wollen. Also diese Entscheidung kann ich nicht vorwegnehmen. Im Übrigen würde ich auch nicht von Akkreditierung reden, das ist missverständlich, sondern nur von Verifizierung. Verifizierung ist nur einmalig notwendig, um die Mitgliederbank zu bereinigen. Und das ist auch unabhängig davon sehr sinnvoll, weil wir eben sehr viele Karteileichen haben und möglicherweise eben auch Doppelgänger oder nicht existierende Menschen. Okay, das heißt, durch meine gültige Mitgliedschaft oder stimmberechtigte Mitgliedschaft in der Piratenpartei bin ich automatisch akkreditiert und die Verifikation dient erstmal dazu zu gucken, ob es mich überhaupt gibt. Ja, genau. Okay, das ist wichtig. Das ist ja anders als bei anderen vorgeschlagenen Verfahren, ne? Weil da jemand im Chat geschrieben hat, ja, eine Abstimmung und es stimmt ja gar nicht bei SMV. Bei den SMV-Anträgen gibt es keinen Minderheitenschutz in der Satzung, keinen Schutz durch eine Zweidrittelmehrheit, dass man das Recht auf geheime Abstimmung hat. Natürlich kann man das in die GO schreiben und kann behaupten, die würde durchkommen. Aber wenn wir am Bundesparteitag eine Mehrheit für Klarnamensliquid ist, Da bin ich mir nicht so sicher, ob sie auch für einen Minderheitenschutz durch die GO sind. Deswegen steht es hier in der Satzung explizit drin, dass man eine Minderheit das Recht auf geheime Abstimmung hat. Absolut vernünftig. Finde ich halt gar nicht, was eine andere Geschichte. Ich habe erstmal eine Frage. Also ich muss mich als Mitglied mit jedem Thema auseinandersetzen, um abstimmen zu können. Ist das richtig? Weil ich ja zum Beispiel jetzt als Mensch in, was weiß ich wo, vielleicht nicht den Fachmann für Gesundheitspolitik kenne und deswegen überhaupt nicht weiß, wen ich da vertrauen soll. Ist das richtig? Also ich kann überhaupt nicht delegieren. Ich kann nicht sagen, der Tatum zum Beispiel kennt ganz viele Leute und wenn der sagt, der andere dort, bla bla bla, aus sonst wo, trifft eine richtige Entscheidung, kann ich nicht sagen, das, was der Tatum sagt, oder was? Das kannst du an sich schon, also mit diesem Abstimmungsempfehlungssystem, was dir gedacht ist und was übrigens auch durch Liquid Feedback oder Pirate Feedback schon trivial umgesetzt werden könnte, dann kannst du, wie bisher, delegieren und sagen, welchen Leuten du vertraust und kannst quasi deren Empfehlungen abonnieren. Du triffst aber immer noch selber die Entscheidung. Das heißt, wenn du einfach blind vertraust, würdest du das nehmen, was sie empfehlen und das direkt eintragen in deine Abstimmung. Du müsstest dir keine Gedanken machen. Aber du hast noch vor der Abstimmung die Möglichkeit, das zu hinterfragen, was die empfehlen und auch dich zu enthalten, wenn du meinst, das wäre vielleicht zu kontrovers. Das ganze System ist noch flexibler als diese Delegation, weil du natürlich auch mehrere Experten abonnieren könntest und könntest dann deren Meinung und auch deren Begründung gegenüberstellen und sagen, die sind sich nicht einig, dann mache ich lieber doch nichts. Also das erlaubt dir viel mehr Möglichkeiten und du kannst auch Liquid Feedback so wie bisher weiterverwenden. Also es würde einfach dadurch geschehen, dass deine Experten schon mal vorab abstimmen. Du hättest vor der eigentlichen, vor deiner Abstimmung schon mal das Ergebnis und könntest dann einfach nachschauen, was deine Vertrauten denn so abgestimmt haben und könntest es einfach eins zu eins übernehmen, wenn du willst. Und dazu habe ich zwei Fragen. Nachfragen direkt. Ja, Horst hier, dann frag du nach. Ja, also, aber das heißt doch, ich muss mich darauf verlassen, dass die Leuten, denen ich vertraue, vor mir abstimmen. Und wenn sie es nicht tun, habe ich Pech. Ja, also spätestens bis zum Stichtag sollten sie ihre Empfehlung abgegeben haben. Ich glaube, das ist durchaus möglich. Und dann könntest du es übernehmen. Ja, aber ich bin doch dann vielleicht gar nicht online, weil wir haben ja nur eine sehr eingeschränkte Zeit und wenn die das, was weiß ich, zwei Tage vorher erst machen und ich aber die Woche überarbeite und überhaupt keine Zeit online zu gucken kann, habe ich Pech gehabt. Das ist dann die Aufgabe der Wählenden, die ich ja eher so in Politikerrolle sehe. Das sind also Menschen, die Einfluss gewinnen wollen und die ja möglichst dafür sorgen wollen, dass ein gewisser Antrag durchkommt oder nicht durchkommt. Und die haben genug Zeit während der Debattierphase und schon davor ihre Argumente einzustellen und auch schon davor ihre Empfehlungen abzugeben. Also das können sie auch ganz unabhängig machen. Sie können es auch über Zeitung verbreiten. Es gibt ja verschiedenste Medien, die wir bisher schon haben. Und wenn sie eben dafür sorgen wollen, dass möglichst viele Leute ihre Empfehlungen folgen, müssen sie sich halt beeilen. Ich will doch gar nicht irgendwelchen Leuten, die mir aufdrücken wollen, eine Meinung, sondern ich habe doch einfach Menschen, denen ich vertraue. Und das müssen für mich keine hohen Tiere sein oder sonst was. Das kann auch mein Nachbar von nebenan sein, dem ich in einem Gebiet vertraue. Und darum muss ich mich darauf verlassen, dass der Bock hat, Politiker zu werden. Und ich kann nicht einfach so offen. Das verstehe ich nicht. Warum nicht? Ja, du kannst ihn auch einfach fragen, was du abstimmen sollst. Und wenn ich in Thailand bin und der in Italien... Du kannst halt nicht abstimmen. Und doch. Also das habe ich doch jetzt so verstanden, Thomas, dass dass dieses Abstimmungsempfehlungssystem, das ist Teil des Abstimmungssystems. Das heißt, jeder, der mindestens online, ohne gibt es ja gar nicht, aber wenn online abgestimmt wird, dann kann ich abstimmen oder vorher auf anderen Kanälen, aber ich kann abstimmen und dann kann ich zulassen, dass der Haustier meine Abstimmung mit ihrer mitgegebenen Begründung abonniert und der kriegt dann irgendwie in dem Mail, wo meine Abstimmungsempfehlung drinsteht, am besten auch einen Button, wo er draufdrücken kann, auch so abstimmen. Oder habe ich das jetzt irgendwie grundlegend falsch verstanden? Ja, prinzipiell könnte man es so gestalten. Du hast das richtig verstanden, nur der Haustier spricht jetzt den total abwegigen Fall an, dass dein Empfehler erst einen Tag vor Ende seine Empfehlung aussprichst und du dann nicht mehr Zeit hast zu reagieren. Und wenn er komplett delegiert wäre, dann könnte er halt nur für dich abstimmen. Aber naja gut, dann müssen halt die delegieren, müssen dann halt in den 2 Wochen halt mal ein bisschen früher abstimmen oder ihre Empfehlung aussprechen. Könntet ihr dieses Wort Delegation bitte weglassen? Soweit ich bisher verstanden habe, geht es hier nicht um Delegation, sondern um Selbstabstimmen. Und darauf beruht das Ganze. Es beruht auf Empfehlungen. Das heißt, ich kann empfehlen, sprich dafür oder dagegen oder sonst wie. Aber ich möchte keine Anhäufung von irgendwelchen Stimmen, wie es im Liquid Feedback im Moment passiert. Ja, Bali, stopp. Wir versuchen ja gerade eben dieses Verfahren zu verstehen, was für viele von uns ganz, ganz neu ist. Und dazu vergleichen wir es mit einem Verfahren, was der eine oder andere von uns schon kennt. Ne? Und deswegen wird diese Abstimmungs... Delegierte ist das falsche Wort, man müsste es Empfehler nennen oder so. Genau, es gibt also Meinungsmacher. Jetzt haben wir im Chat Fragen, dann haben wir noch eine Wortmeldung von Bastian. Erstmal die Frage vom Nevi, der sagt, wir dürfen keine Fälle konstruieren, aber er konstruiert einen Fall. Wie machen wir das denn mit dem Austreten? Das ist ja immer so ein heißes Thema bei Akkreditierung und wenn man halbwegs geheim sein will, da hat jemand gesagt, hey, ich bin im Monopol und das hat jemand verifiziert und ich bin jetzt im System und jetzt ärgert mich irgendwie wen könnten wir uns hier aussuchen? Nee, ich sag nix. Jetzt ärgert mich hier einer total und ich trete aus. Dann ist ja, liegt das ja nahe, dass ich jetzt eigentlich nicht mehr abstimmen dürfte. Wie könnte das denn funktionieren? Also ich interpretiere die Frage vom Nevi mal so. Na, wenn du ausgetreten bist, verlierst du deine Teilnahmeberechtigung. Das müsste natürlich die Verwaltung sofort eintragen. Falls das Büro abgestimmt wird, wo ja nochmal explizit das überprüft wird, könntest du natürlich nicht abstimmen. Und online könnte natürlich deine Stimme dann, würde dann nicht mehr gelten. Man hätte ja immer noch die Verbindung zu deinem Account sozusagen und wüsste, diese Stimme ist nicht mehr gültig, selbst wenn du schon abgestimmt hast. Okay, das heißt aber nicht, dass irgendwie jetzt alles öffentlich ist plötzlich, sondern das System merkt aus der Mitgliederverwaltung heraus, hey, der Monopol hat's zerrissen, der ist nicht mehr bei uns und deswegen verliert sozusagen mein Token, was ich dann geschickt bekommen habe schon vorher, verliert dann seine Gültigkeit. Wenn ich schon eingeworfen habe, ist dabei, wenn ich es nicht eingeworfen habe, habe ich Pech gehabt. Ja, so im Wesentlichen. Ja, wie willst du das denn machen? Stell dir mal vor, wir machen das mit den Urnen. Du schmeißt dann irgendwo was in die Urne rein und am nächsten Tag hast du Stress und trittst aus der Partei aus. Zur Zeit der Stimmabgabe warst du stimmberechtigt. Okay. Wenn du bei der Bundestagswahl wählst und danach stirbst, dann wird deine Stimme auch nicht rausgenommen, weil du zu einem Zeitpunkt der Stimmabgabe stimmberechtigt warst. Ja, okay. Sorry, blöder Fall. Ich habe noch 11 Minuten zum Supermarkt zu gehen. Das werde ich jetzt tun. Bis gleich. Viel Erfolg und das Krähennest breitet diese Informationen ganz im Publik. Toll. Aber der Nevi hat noch eine Nachfrage und danach würde ich gerne den Bastian seine Wortmeldung machen lassen. Nevi fragt, das ist ja ein großes Problem, dass wir irgendeine Form von Akkreditierung, von Stimmberechtigungsüberprüfung haben müssen, die irgendwas mit der Mitgliederdatenbank zu tun hat. Und das ist ja, also ich habe jetzt zum Beispiel keine Datenschutzverpflichtung unterschrieben, weil ich es einfach noch nicht zum Bastian geschafft habe. Und das heißt aber, ich habe grundsätzlich keine Möglichkeit nachzuprüfen, ob der Fu, der jetzt irgendwie hier mitstimmen möchte, ob der überhaupt stimmberechtigt ist. Also das ist, hier wird diese Überprüfung in die Hand von Leuten übergeben, die quasi eine Datenschutzbelehrung haben und entsprechend eben mit den Verantwortlichen in Kontakt sind. Oder die Verantwortlichen selber müssen das gewährleisten. Es ist die Aufgabe der Verantwortlichen zu überprüfen, dass alles sauber abläuft. Und sie haben dann entsprechend auch die Leute, denen sie vertrauen, so auszuwählen, also die Leute verifizieren, dass sie eben nicht zu, also nicht fahrlässig die Abstimmung gefährden, indem dort manipuliert wird oder irgendwelche Sockenpuppen eingebaut werden. Und natürlich kann auch jeder auch bei den Verifizierungsveranstaltungen dabei sein und gucken, ob die Personen selber dort waren. Er kann sich auch selber bewerben als Verifizierungspirat, wie auch immer das man nennt. Aber es soll nicht die Mitgliederdatenbank offengelegt werden und man dann jede Person direkt anschreiben können, ob sie denn wirklich Mitglied ist. Und das würde also wirklich den Datenschutz gefährden und es wäre nicht zulässig. Okay, und das deckt sich ja auch mit dem Verfahren, was wir jetzt bei Parteitagen haben, ne? Da kann ich auch nicht hingehen und meinen Nächsten hier fragen, hey, wer bist du eigentlich? Zeig mir mal deine Nummer und wir gehen jetzt mal gucken, ob du deinen Beitrag bezahlt hast, ne? Genau so ist die Idee. Es soll eigentlich den Parteitag widerspiegeln, weitestgehend. Bastian. Jetzt ist der Bastian mal dran, der wartet schon so lange. Erstmal schönen guten Abend. Zum einen, zum letzten würde ich sagen, ist relativ einfach zu lösen, weil wir müssen ja auch irgendwie akkreditieren zu allen möglichen Hauptversammlungen, auch Bundesparteitag. Das tun wir ja über Akkreditierungsdaten. Die werden hoffentlich besser werden. Wir hatten ja da gerade so ein kleines Problem mit so ein paar Massenmails. Ich glaube, das wird sich stark verbessern. Aber die Grundlage ist erstmal die Akkreditierung über entsprechende Daten und letztendlich, und das steht ja auch in dem Konzept drinne, das ist eine Sache der Gliederungen, die dafür verantwortlich sind, ein Pirat auch wirklich ein Pirat ist. Das nur zur letzten Frage. Zum Verfahren als solches, weil es hier auch gerade so ein bisschen hin und her geht. Eigentlich holt dieses Verfahren die Stimmberechtigung zum Mitglied zurück. Also es gibt ja viele Geschichten mit Delegationen und so weiter und so fort. Da kann man sehr fleißig drüber streiten. Gleichwohl ist es nicht unumstritten, dass das stimmberechtigte Mitglied seine Stimmberechtigung an andere überträgt. Da kann man auch in den entsprechenden Kommentaren nachlesen. Es ergibt sich auch aus dem Ausfluss vom Artikel 21 Grundgesetz. Das ist nicht so einfach darzustellen, dass ich als stimmberechtigtes Mitglied einfach sage, für mich soll jemand abstimmen. Und das Problem haben wir hiermit gelöst, denn das stimmberechtigte Mitglied stimmt immer noch selbst ab. Das kann aber trotzdem Couch Potato bleiben. Und wenn man sagt, ich habe da zwar keine Ahnung von, sag mir mal einer, wie ich da abstimmen soll, genauso wie das auch kritisiert wird auf Parteitagen, wo man guckt, wie hebt denn der Nachbar seinen Arm, wie hat er eine rote oder eine grüne Stimmkarte oder lila oder eine grüne Stimmkarte? Nein. Letztendlich ist jeder für sich selbst verantwortlich, das finde ich eigentlich eine ganz gute Idee, aber er muss sich alles wissen. Und wenn er auf Experten vertraut, ist ja immer eigentlich auch ein Argument für Liquid Feedback, wenn er Experten vertrauen will, kann das nach wie vor. Und dann sagen ihm die Experten, das ist gut oder das ist weniger gut. Und dann kann er sich nochmal ein Urteil bilden. Und das kann man auch alles so mit diesem komischen Internet machen. Deswegen kann er auch trotzdem in Brasilien oder auf Thailand irgendwo auf einer Insel sitzen. Das ist wurscht, solange es da ein Internet gibt, kann man sich wunderbar miteinander unterhalten, kommunizieren. Auch gerade bei wichtigen Anträgen wird das möglich sein. Und für mich persönlich zählt eigentlich das wesentliche Argument, das ist die Rechtssicherheit. Und wir haben hier aus meiner Sicht ein System, was erstmal rechtssicher ist, was wir evaluieren müssen und mit allen möglichen technischen Details ausstatten können. Aber letztendlich hat das letzte Wort das abstimmende Mitglied. Und so war es eigentlich mal im Grundgesetz vorgesehen. Und das bilden wir hier wunderbar mit ab. Das können wir wunderbar auch ausgestalten mit unseren neuen technischen Möglichkeiten. Dankeschön. So, bevor man da jetzt in die Diskussion über Delegationen, dann können wir den Rest des Abends direkt abhaken, abdriften. Lass uns mal weitergehen, Thomas, mit Fragen zu anderen Gebieten. Gibt da welche? Ich wollte noch mal ganz kurz zu Bastian ergänzen, dass diese Abstimmungsempfehlungen auch wunderbar mit geheimer Abstimmung funktionieren, weil hier niemand die Stimme abgibt, an andere abgibt, sondern sich einfach durch dieses System informieren kann. Dieses System könnte also auch bei Bürgerentscheiden oder Volksentscheiden genutzt werden, wenn wir das weiterentwickeln. Ist also komplett unabhängig und kann für jedes direkt demokratische System verwendet werden. Das ist auch der große Vorteil. Das passt auch sehr gut zum Parteiprogramm, dass man sagt, es geht um die Informationsgesellschaft. Das heißt, wir haben jetzt neue Möglichkeiten, uns besser zu informieren. Wir wollen Transparenz und wir können uns Experten auswählen, die uns helfen, die offengelegten Informationen des Staates vorzufiltern, vorzubereiten und uns Empfehlungen daraus zu geben. Und ich finde, das ist also der richtige Weg, dann auch nochmal selbst Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, der mündige selbst oder eigenverantwortliche Bürger stimmt selber ab, hat die Möglichkeiten, alles abzustimmen, also ist auch nicht dazu gezwungen, irgendwie zu delegieren, aber ihm wird geholfen, ihm wird bei der Entscheidungsfindung geholfen. Darf ich dazu was fragen? Nö, ja. Du nicht. Natürlich darfst du. Ich sehe da ein kleines, aber feines Problem. Es gibt mit Sicherheit eine ganze Menge Piraten, die zum Beispiel sagen, ich habe null Ahnung von Außenpolitik. Und dann guck mal so in den einzelnen Bundesländern, wie viele Fachleute es da gibt. Und ich bin in NRW und jetzt rennen alle NRWler zu FOTI und sagen, FOTI, erklär mir doch mal ganz kurz bitte die Außenpolitik. Ich will das verstehen, damit ich abstimmen kann. Wird lustig. Ja, FOTI könnte dann in diesem Abstimmungsempfehlungssystem reinschreiben, ich empfehle euch, für diesen Antrag zu stimmen oder gegen diesen anderen Antrag, aus folgenden Gründen. Und die Leute konnten es abonnieren, weil sie wissen, also für diesen Antrag ist der FOTI sehr kompetent und könnten sich daran halten. Das heißt, jeder, der wirklich in seinem Gebiet fit ist, hat gleichzeitig auch immer noch quasi, ja eigentlich doch, die Verpflichtung, seine Entschließung oder seine Stimme, die er irgendwo abgibt, zu begründen, damit andere dem folgen können. Ja, genau. Es ist quasi eine technisch gestützte Aussprache am Bundesparteitag, wo ja auch die Leute pro und contra reden und sagen, der Antrag ist aus diesem Grund gut oder aus diesem Grund schlecht. Und die versuchen ja gerade damit, die Versammlung überzeugen, entsprechend zu handeln oder abzustimmen. Okay, danke. Eine Frage hätte ich zu dem Thema auch noch, und was mir noch nicht so ganz klar ist, vielleicht wurde es auch schon gesagt und ich habe es einfach nicht verstanden. Man hat jetzt jemanden, den man gerne hätte, dass man von dem die Meinung, was er, also seine Empfehlung gerne abonniert. Abonniere ich die für ein Themengebiet, für einen einzelnen Antrag oder allgemein sehe ich dann die Empfehlung zu jedem Antrag? Ich würde sagen, alles ist möglich. Ja, das wäre nämlich sinnvoll, dass man das wirklich auf Themengebiete und wie auch immer, weil die andere Sache ist natürlich, wird der andere dann gesieht er denn hier, der hat meine Empfehlung abonniert und dem schicke ich das jetzt oder sieht man einfach, wie er abgestimmt hat? Das können wir alles frei gestalten. Also der Basisentscheid gibt ja nichts vor, das ist nicht in der Satzung. Ich habe da verschiedene Ideen. Ich würde aber auch von dem Konzept der Themengebiete weggehen und eine Verschlagwortung einführen. Das heißt, Anträge betreffen häufig sehr viele politische Gebiete und man würde dann entsprechend die Schlagworte oder Schlüsselwörter zu einem Antrag hinzufügen. Und so könnte jeder verschiedene Schlagworte abonnieren und sagen, für diese Schlagworte interessiere ich mich und dann auch für Experten in diesem Gebiet, die sich da als Experten ausweisen. Also man könnte das Ganze viel flexibler gestalten. Wir haben noch eine Frage dazu im Pad. Ich würde bitten, dass das die letzte zum Thema Delegation ist, weil es gibt noch viele andere interessante Themen. Wenn man so eine Abstimmungsempfehlung gibt und das ist aus dem System mit der eigenen Stimme verknüpft, dann ist diese Abstimmung ja für den Empfehlenden nicht mehr geheim. Denken wir ja jetzt gerade falsch oder ist das wirklich so? Oder darf ich zum Beispiel empfehlen, Leute, nehmt diesen Antrag an und selber stimme ich dagegen? Ja, wie es auch heißt, es sind Abstimmungsempfehlungen und wir haben bisher gar nichts festgeschrieben über dieses System. Man könnte das so gestalten, dass man auch anonym auftritt, dann wird man aber wahrscheinlich nicht so viel Einfluss gewinnen. Oder man könnte auch temporär anonym auftreten und sagen, ich habe hier folgende Sachargumente, die möchte ich einbringen und die könnten vielleicht die Argumente von jemand anders entkräften. Man ist aber niemals daran gebunden, so abzustimmen, wie man das meint. Man könnte es zum Beispiel auch so gestalten, dass man seine Empfehlung nur an gewisse Leute weitergibt, die man vertraut. Das also wie auf Twitter so ein geheimer Account ist und so. Das ist alles möglich. Also letztendlich könnte man sogar auf Twitter so umprogrammieren, dass wir ein Abstimmungssystem haben. Im Endeffekt ist das ja nichts anderes, wie wenn jemand in der Pro-Schlange steht und am Bundesparteitag sagt, stimmt für diesen Antrag. Dann tritt er ja auch öffentlich auf und jeder weiß, dass er dann dafür stimmen wird. Gut, noch zwei weitere Fragen hier aus dem Pad. Nachfrage zum Austritt. Warum bin ich nicht mehr stimmberechtigt, wenn ich im Normalfall einen Jahresbeitrag entrichtet habe? Da wird der Bastian wahrscheinlich gerne beantworten. Und entgegengesetzter Fall, neues Mitglied, wie oft findet die Verifizierung statt? Die letzte Antwort kann ich recht schnell geben. Die findet einmal statt. Es geht nur darum, die Mitgliedsdatenbank zu bereinigen, also vor allem für existierende Mitglieder. Ich nehme an, dass die Verwaltung das dann auch so gestaltet, dass sie automatisch neue Mitglieder immer versucht zu verifizieren, indem sie dann man versucht, die Anmeldung irgendwo am Stammtisch oder so zu machen. Und für das Erste überlasse ich das gerne Bastian, wenn er meint. Oh mein Gott, ich will mich da gar nicht so einmischen, aber wenn ich meinen Beitrag bezahlt habe, ich meinen Beitrag bezahlt, bin ich stimmberechtigt oder ich werde hier aus der Partei ausgeschlossen. Punkt. Also, wenn ich selber austrete, Bastian? Wenn du selber austrittst und deinen Austritt erklärt hast, wirst du in der Mitgliederdatenbank festgehalten und dann verlierst du auch deine Stimmberechtigung. Im Übrigen haben wir ein schönes Projekt in der Piratenpartei, nennt sich ID-Server, was aus irgendwelchen Gründen, ich weiß nicht genau warum, nicht eingesetzt wird. Das Ding funktioniert einwandfrei und könnte genau auch diese Schnittstelle liefern, die wir brauchen, für das Thema Stimmberechtigung abgreifen. Ja, da müsste man vielleicht den Jan Scheiberl nochmal zartfühlend befragen. Das hätte schon vielen geholfen. Ich möchte vielleicht ganz kurz dazu sagen, wenn jemand austritt und der Austritt ist dann sozusagen rechtskräftig, weil angekommen, gibt es ja kein Geld zurück. Es ist also egal, ob noch Rest über ist, aufs Jahr gesehen, wenn man austritt, ist man ausgetreten und damit erlischt das Stimmrecht, egal ob da noch Geld drin ist, denn so verstehe ich diese Frage hier. Ich habe da doch nochmal eine Frage zu. Wenn ich also meinen Beitrag bezahle, manche tun das ja nicht per Abbuchung, sondern machen das jedes Jahr brav so, ich bezahle meinen Beitrag, es wird alles verifiziert, ich bin stimmberechtigt. Im nächsten Jahr bezahle ich meinen Beitrag nicht. Demnach müsste also die Verifizierung einmal im Jahr stattfinden und nicht nur insgesamt einmal. Die Verifizierung sagt ja nur, dass du eine echte Person bist, dass es dich wirklich gibt. Darum geht es ja nicht um, dass du Mitgliedsbeiträge gezahlt hast. Das ist ja ein anderes Steckenpferd. Ja, aber das trifft dann genauso zu. Dann dürfte ich eigentlich nicht mit abstimmen. Wenn du, solange du nicht im Buchungssystem als bezahlt markiert bist, darfst du am Bundesparteitag auch nicht abstimmen. Also ich rate mal, ich glaube, diese Verifizierung, von der der Thomas da geredet hat, bezieht sich auf die Tatsache, dass du keine Sockenpuppe bist, sondern tatsächlich existierst, weil im Moment kann man ja relativ zwanglos irgendwie auch gerne zweimal eintreten. Und die Stimmberechtigung, die kommt dann aus dem Mitgliederverwaltungssystem. Genau, das ist unabhängig. Das ist wie auf dem Bundesparteitag. Da hast du eigentlich beides, wo beides verifiziert wird. Hier wird die Existenz nur einmal verifiziert und die Stimmberechtigung erlangst du jedes Mal durch die Zahlung des Mitgliedsbeitrags. Also das ist unabhängig. Wenn du im nächsten Jahr so mitbestimmen willst, solltest du dich beim Schatzmeister melden. Puh, alles ganz schön kompliziert, ne? Haben wir noch weitere Fragen? Ja. wenn Thomas sagte vorhin 10.000, die da, das war sehr hoffnungsfroh. Da das Ganze ja doch wirklich kompliziert ist, komplex ist und auch noch immer dran gearbeitet werden muss, könnte ich mir vorstellen, nicht weil ich so negativ denke, sondern weil das einfach unserer Realität entspricht, dass eine solche Summe von Abstimmenden wohl erstmal auf lange Zeit nicht zustande kommen wird. Das ist eine empirische Frage. Wir müssen es einfach ausprobieren. Wie einfach, Thomas, könnte man sich das denn vorstellen? Also in der Entscheidsordnung steht, glaube ich, dass die Verifikation, Entschuldigung, muss ich mir jetzt angewöhnen, dass die von zwei Amtsträgern vorgenommen werden kann. Das heißt, das kann typischerweise von der kleinsten Kreismitgliederversammlung bis zum Bundesparteitag passieren. Und das Abstimmen aufgrund von so einer Abstimmungsempfehlung in einem Mail auf yo, ich mach das so wie der Foti drücken, das müsste man doch so machen können, dass es wirklich also höchstens noch durch totale ich will nicht mit Computern Abstinenz irgendwie schwierig wird. Oder habe ich was vergessen? Ja, also Offliner, richtige Offliner, die überhaupt keinen Internetzugang haben, sind auch nicht ausgeschlossen. Das ist berücksichtigt. Es gibt immer die Briefabstimmung. Aber ich glaube, dass wir also wirklich kaum noch solche Leute haben. Was noch war, Moment, ich muss kurz überlegen. Also ich suche sozusagen nach dem höchsten Komplexitätsgrad, den ein Mitglied irgendwie beherrschen muss. Ja, genau. Also ich wollte mal das Beispiel bringen von Hessen. Da gibt es zwar an sich das Tool, was so ein schlecht designt ist, da gibt es Probleme, aber die Beteiligung ist circa ein Drittel im Durchschnitt. Ein Drittel der Mitglieder in Hessen haben sich bei diesem VMB beteiligt und das ist deutlich mehr, als was auf dem Parteitag ist. Deswegen bin ich da auch relativ optimistisch. Gerade bei Online-Abstimmungen, dass dann die Leute eher bereit sind, teilzunehmen. Auch weil sie merken, jetzt habe ich endlich mal Zeit, ich habe mehr Zeit für die Vorbereitung und ich werde tatsächlich mal gefragt, ich kann tatsächlich mitbestimmen. Kurz organisatorisch zwischendurch, ich würde die Piraten aus dem Zuhörerraum bitten, nach oben zu kommen, weil hier laufen interessante Sachen durch den Chat und die gehen aber meistens hier nur an den Hauptkanal und kommen bei euch nicht an. Eine Anmerkung zu der Verifikation, weil ja gerade gesagt wurde, dass es dann ewig dauern wird. Ist es denn nicht so, dass quasi alle, die schon mal auf einem Bundesparteitag waren, schon durch die Akkreditierung verifiziert sind, dass man das bei denen gar nicht nochmal machen müsste? Oder auch Landesparteitage, Mitgliederversammlungen, was auch immer? Das ist möglich, da müssten wir jetzt die Verwaltung fragen. In dieser Entscheidsordnung, dieses Vier-Augen-Prinzip durch zwei gewählte Mitglieder, ist ja praktisch nur eine zusätzliche Einschränkung, dass man sagt, wenn die Verantwortlichen sich auf andere verlassen, dann sollten es mindestens zwei gewählte Mitglieder sein, die irgendwie Vertrauen durch ein Organ einer Gliederung erhalten haben oder eben entsprechendes, wirklich vertrauenswürdiges Verfahren. Aber das liegt in deren Ermessen. Das ist praktisch nur eine zusätzliche Einschränkung. Und wenn es auf Parteitagen schon gegeben war oder in Zukunft auch gegeben sein wird, kann man natürlich die Gelegenheit nutzen, dann die Leute gleich als verifiziert zu markieren. Stand da nicht irgendwas von Amtsträgern oder ihren Beauftragten? Nein. Ja, das war in einem anderen Antrag. Ja, das war doch relativ viel da jetzt auf dem Parteitag. Entschuldigung. So, wir sind doch nach anderthalb Stunden nicht durch mit allen Fragen zu diesen neuen Verfahren. Ja, an sich können wir jetzt auch schon mal Schluss machen, weil wir haben jetzt das Entwicklertreffen um 21 Uhr geplant und es wird sicherlich noch viele weitere Fragen geben. Ich habe jetzt, glaube ich, sehr viel beantworten können, dass ich dann auch in dieses FAQ reinschreibe. Vielleicht können wir jetzt noch ein Limit setzen und dann Schluss machen. Okay, zu der FAQ, den Link, den werden wir dann in die Shownotes reinschreiben vom Podcast, dass die da jeder auch anklicken kann und vielleicht jetzt hier zum Mitschreiben. ist ja nicht so richtig schwierig, ne? Wikipiratenpartei.de, Basisentscheid, /FAQ. Ne? Also, das findet man, wenn man es finden will. Fragen? Ich höre da keine mehr. Das heißt, wir können mal für heute Schluss machen. Thomas, vielleicht magst du noch drei Worte drüber verlieren. Es gibt ja noch keine Beauftragung, irgendetwas Konkretes zu tun. Trotzdem sammelst du ja, wie ich gesehen habe, schon in einer Gruppe Leute, die da gerne mitmachen möchten. Und da ist ja auch schon ein Sträußlein von Menschen zusammengekommen, die eine... Also ein sehr breites Spektrum von Tätigkeiten, Fähigkeiten abdecken. Genau, Basisentscheid, /Projektgruppe im Wiki. Magst du noch ganz kurz zum Abschluss was dazu sagen, wenn jemand irgendwie das Gefühl hat, hey, finde ich geil, möchte ich jetzt gern mitarbeiten, wie er sich da an euch wendet und was er da vielleicht noch tun könnte, wo ihr noch Bedarf habt? Ja, also ich bin natürlich immer froh über weitere Freiwillige, die sich mit anschließen wollen. Man muss dazu kein Techniker sein oder sonst irgendwas. Es gibt auch den Bedarf, einfach diese Informationen weiterzutragen, andere aufzuklären und ihnen zu helfen. Also Dinge, die eigentlich jeder kann. Und ich würde mich freuen, wenn sich dann die Leute mit eintragen und wir erreichen können. Super, und die können dich erreichen, entweder indem sie auf dieser Seite Basisentscheid, /Projektgruppe, sich in die Liste eintragen oder indem sie dich zum Beispiel antwittern, @n_tropi mit Y oder in den Antrag gehen im Antragsportal, da bist du ja auch verlinkt, da kann man ja auch dich finden oder es gibt so viele Möglichkeiten. Ich glaube, man kann diesem Thema in der nächsten Zeit in der Partei nicht wirklich entgehen. Genau, also das Thema wird hoffentlich nicht untergehen und ja, ich würde jetzt da mal umziehen in einen anderen Raum, wo wir uns mit den Entwicklern treffen können. Genau, Thomas, vielen Dank. Würde dann die Piraten die aufzeichnen, würde ich mich recht herzlich bedanken für diesen Dienst, den ihr uns da erwiesen habt im Krähennest schon im Voraus. Vielen Dank dafür, dass wir das veröffentlichen und würde dann den aufgenommenen Teil hiermit abschließen. Das wird uns hier auch in Dicken Engeln bestimmt noch das eine oder andere Mal beschäftigen. Und ja, dann ist ab jetzt sozusagen freie Rede angesagt. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.